1. Der Herr weiß Jeremiahen, einen Topfenen Krug zu kaufen und einige der Ältesten des Volks sowie der führenden Priester als Zeugen mitzunehmen. 2. Er sollte zum Tal ben hinem gehen, das sich vor dem Scherbenter befindet, dort die Botschaft zu verkünden, die Gott ihm mitteilen wird. 3. Jeremiah sollte die Könige von Juda und die Bewohner Jerusalems aufordern, das wird des Herrn zu hören, der ein Unheil ankündigt, das jeden Horror erschatten wird. 4. Die Ursache für Diocese Gericht war, dass das Volk Gott verlassen, die sein Ort in Tweet und Fremden Gotten Jepfert hat, warendis gleichzeitig das Blatt unschuldige Virgos. 5. Sie errichteten Kultstatten für Baal, ihr eigenen Son als Brandopfer dazu bringen, obwohl Gott dies niemals anjordnet oder Orchner in Übergang Jesogen hat. 6. Daher erklärt der Herr, dass dieser Ort in Zukunft nicht mehr Tophet oder Ben Hinnomtal, sondern Schlachtentel genannt werden wird. 7. Gott kündigteren, die Plain Judas und Jerusalems und diesem Ort zu vereiteln und sie durch das Schwert ihrer Feinde fallen zu lassen, woraufhin ihr Leich in den Tyrenzer Narung Dian und Sultan. 8. Biebsichtigte, die Stadt in einen Ort des Entsetzens zu verwandeln, so dass Jedevor Basihend angesichts der schweren Plagen, die sie getroffen haben, fassungslos reagieren wird. 9. In der Extremen not der Belagerung durch ihr Todfeind word und die Menschen sogar gezwungen sein, das Fleisch ihrer eigenen Kinder und Mitbürger zu verzehren. 10. Danach sollte Jeremiah den Krug vor den Augen der Männer, die in begleitet hatten, demonstrativ zerbrechen. 11. Sollte erklären, dass der Herr das Volk und die Stadt Benzo unheilbar zertrümmern word wie diesen Krug, wobei man die Totenmangels Platzes sogar in Tophet begraben muss. 12. Gott bekraftigte, dass imite der Stadt und deren Bewohnen so verfahren word, bis Jerusalem denselben Zustand der Unreinheit y Tophet erreicht habe. 13. Alhauser Jerusalems, auf deren Dachen man den Gestern und Jepfot und Fremden Gotten gehuldigt hat, sollten de dirt rituell unrein werden y die Stadt Tophet. 14. Nachdem Jeremiah aus Tophet zu Ruckekot war, wohin Gott in zur prophetischen Verkündigung gesandt hat, trat in den Vorhof des Tempels und sprach zum gesamten Volk. 15. Erwirken diet im Namen des Gottes Israels, dass das Angedrot Unheil über die Stadt und Umland hier in Brechen word, die Menschen sich hartnäckig geweigert hatten, auf sein Wort zu hören.